Mit deinem jugendlichen Temperament verzauberst du ja alle ZDF-Zuschauer, ob alt oder alt. Ja, ich habe mir einfach meine frische, freche Kotterschnauze bewahrt und dafür haben mich alle lieb. Und ich liebe euch auch alle. This is a song about being happy. I'm so happy, I'm so happy. Everything's great and I'm so happy. Happy, happy, I'm so happy. Happy, happy, I'm so happy. My brain, my brain, my brain.